Erste Elisa warnte die Frau, deren Sohn er geheilt hatte, dass eine siebenjährige Hungersnot kommen würde, weshalb sie mit ihrer Familie woanders leben sollte. Zweiter die Frau folgte dem Rat des Gottesmannes und zog mit ihrer Familie in das Land der Philister, wo sie 7 Jahre lang blieb. Dritter als die 7 Jahre vorbei waren, kehrte sie zurück und ging sofort zum König, um ihn um Hilfe für ihr Haus und ihre Felder zu bitten. Vierter der König sprach gerade mit Gehasi, dem Diener Elisas, weil er mehr über die großen Taten erfahren wollte, die Elisa vollbracht hatte. Fünfter während Gehasi erzählte, wie Elisa einen Toten lebendig gemacht hatte, kam genau diese Frau zum König, um ihre Bitte vorzutragen. Sechster nachdem der König die Frau befragt hatte und sie alles bestätigt hatte, befahl er einem Beamten, ihr ihren gesamten Besitz und alle Erträge zurückzugeben. Siebter später reiste Elisa nach Damaskus, während Ben-Hadad, der König von Aram, krank war und erfuhr, dass der Gottesmann in der Stadt angekommen war. Achter deshalb schickte der König Hazael mit Geschenken zu Elisa, damit dieser Gott fragen sollte, ob der König wieder gesund werden würde. Neunter Hazael nahm 40 Kamelladungen mit kostbaren Geschenken aus Damaskus mit und fragte Elisa im Namen des Königs nach dessen Gesundheit. Zehnte Elisa antwortete ihm, dass er dem König sagen solle, er werde gesund werden, obwohl Gott ihm gezeigt hatte, dass der König sterben würde. Elfter dann starrte Elisa Hazael sehr lange an, bis er schließlich anfing zu weinen, was Hazael sehr wunderte. Zwölfter als Hazael nach dem Grund fragte, erklärte Elisa, dass er weine, weil Hazael den Israeliten in der Zukunft schreckliche Gewalt antun werde. 13. Hazael konnte nicht glauben, dass er so mächtig werden würde, aber Elisa sagte ihm, dass Gott ihn als zukünftigen König von Aram gezeigt habe. 14. Hazael kehrte zu seinem Herrn zurück und erzählte ihm nur die halbe Wahrheit, nämlich dass Elisa seine Genesung versprochen habe. 15. Doch am nächsten Tag nahm Hazael eine Decke, tauchte sie in Wasser und erstickte den König damit, woraufhin er selbst König wurde. 16. Im 5. Regierungsjahr von Joram in Israel wurde Jehoram, der Sohn Josaphats, der neue König von Juda. 17. Er war 32 Jahre alt, als er seine Herrschaft begann, und er regierte insgesamt 8 Jahre lang in Jerusalem. 18. Er verhielt sich jedoch so schlecht wie die Könige von Israel, weil er eine Tochter von Ahab geheiratet hatte und Gott missfiel. 19. Trotzdem wollte Gott das Reich Juda nicht vernichten, da er seinem Diener David versprochen hatte, dass seine Nachkommen immer regieren würden. 20. Während seiner Regierungszeit rebellierten die Edomiter gegen die Herrschaft von Juda und wählten sich einen eigenen König. 21. Jehoram zog mit seinen Streitwagen nach Zer, wo er nachts die Edomiter angriff, doch sein Heer floh schließlich nach Hause. 22. So blieb Edom unabhängig von Juda, und zur gleichen Zeit verlor Juda auch die Kontrolle über die Stadt Libna. 23. Alle weiteren Taten von Jehoram und die Ereignisse seiner Regierungszeit sind in den offiziellen Chroniken der Könige von Juda aufgeschrieben. 24. Als Jehoram starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben, und sein Sohn Ahasjahu wurde sein Nachfolger. 25. Im 12. Jahr von König Joram in Israel begann Ahasjahu, der Sohn Jehorams, seine Herrschaft über das Reich Juda. 26. Er war 22 Jahre alt und regierte nur 1 Jahr in Jerusalem, wobei seine Mutter Athalia eine Enkelin von König Omri war. 27. Da er mit der Familie von Ahab verwandt war, tat er ebenfalls Dinge, die Gott missfielen, genau wie das Haus Ahabs es tat. 28. Er zog gemeinsam mit Joram von Israel in den Krieg gegen König Hazael von Aram, wobei Joram in der Schlacht verwundet wurde. 29. Joram kehrte nach Jezreel zurück, um seine Wunden zu heilen, und Ahasjahu besuchte ihn dort, während er sich von dem Kampf erholte.